diese Flammen, dieser Feuersturm, diese vielen Menschen und mit Handfach, mit allen möglichen und dann die brennende Frauenklinik. Das sind die Erinnerungen, die ich immer im Kopf habe. Also wenn ich zumindest am 13. Februar, und wenn dann auch noch die Glocken klingen, dann ist es bei mir sehr, sehr traurig. Obwohl so viele Jahre vergangen sind, aber es kommt immer wieder. Ja. Vor euren Karren lassen wir uns nicht spannen. Die Kinder der Dresdner Bombennacht. Ein Feature von Alexa Hennings. Nun ist die Welt so trübe, der Weg erhält den Schnee. Mein Liebstes, wie schon seit langer Zeit, muss ich dir heute wieder schreiben, dass noch keine Nachricht von dir hier ist. Willi Nagel, Musiker im Deutschen Polizeimusikchor in Norwegen. Am 18. Februar 1945 an seine Frau Ilse in Dresden. Die Hauptsache ist, dass wir uns alle einmal lebend wiedersehen. Am 13. Februar 1945 stehen von 20.15 Uhr bis 21 Uhr die bekanntesten Lieder von Franz Schubert auf dem Programm des Deutschlandsenders. Die 24-jährige Ilse Nagel liegt in der Frauenklinik des Krankenhauses in Dresden-Johannstadt. Sie hat ihr erstes Kind geboren, Petra. Der Brief, den ihr Mann Willi geschrieben hat, wird sie nie erreichen. Petra Ruschinski ist die Tochter von Willi und Ilse Nagel. Sie wuchs bei ihrem Vater in Hamburg auf. 1948 holte er Petra, die bis dahin bei ihrer Großmutter in Dresden gelebt hatte, zu sich. Mein Vater hat darüber nicht reden wollen und können. Meine Stiefmutter wollte es nicht, dass darüber geredet wird. Ich durfte nicht fragen. Das war ganz klar. Und ja, etwas, was mich schwer verletzt hat, war immer, wenn mein Vater so sagte, du kannst gar nicht meine Tochter sein, dich haben die da vertauscht in Dresden. Das war für mich das Schlimmste. Und erst als meine Großmutter ungefähr an meinem 20. Geburtstag mir dieses Kärtchen gegeben hat, als ich das erste Mal hier in Dresden war, wo drauf stand, Ilse Nagel, Geburtszeit und so weiter, da habe ich gedacht, ich bin es. Ich habe eine Weile lang auch den Tick gehabt, dass ich diese Geburtskarte in meinen Papieren aufbewahrt habe und immer bei mir getragen habe, weil es für mich da eine Zeit lang sehr wichtig war, zu wissen, ich bin ich. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Sie besaß das Geburtskärtchen und ein paar Familienbriefe. Aber abgesehen von der Auskunft ihrer Großmutter, man habe sie in einem Keller gefunden, wusste Petra Ruschinski nicht viel über die Umstände ihrer Geburt. Sie begab sich auf Spurensuche. Das war der Einstieg daran, dass ich habe es neulich neugierig genannt. Neugierig ist so negativ besetzt. Wissbegierig. Ob aus diesem Keller außer mir noch mehr rausgekommen sind. Diese Fragestellung ergab sich bei mir ja erst, als ich erfahren habe, dass ich in einem Keller gelegen habe. Und da gab es zu DDR-Zeiten keinen Weg. Dann habe ich nach der Wende versucht, etwas zu ergründen. Und die Auskünfte waren, keiner weiß was. Es gab kein Archiv, es gab niemanden im Krankenhaus, nirgendwo gab es Unterlagen über diese Zeit, die sind alle verbrannt. Und dann habe ich mich an die Sächsische Zeitung gewandt. Das war Anfang 2002. Die Sächsische Zeitung brachte einen Bericht über ihr Schicksal. Außerdem bastelte die Hamburgerin schon 2002 mit einfachen Mitteln eine Internetseite. Daraufhin meldeten sich im Laufe der Jahre 17 Kinder, die in den Bombennächten im Johannstädter Krankenhaus geboren wurden, und 7 weitere, die als Angehörige oder als kleine Patienten der Kinderklinik das Inferno miterlebt hatten. Die Pfotenhauer Straße in Dresden-Johannstadt. Der Verkehr der neuen Waldschlösschenbrücke stört die Krankenhausruhe. Ein mehr als 100 Jahre altes helles Gebäude mit großen Fenstern. Die orthopädische Klinik des Universitätsklinikums Dresden. Früher war hier die Frauenklinik. Eine kleine Gruppe steht im Foyer. Alle haben Blumen in der Hand. Ute Dittmann, die Verwaltungsleiterin der Klinik, erwartet die Besucher und führt sie hinauf in den ersten Stock. Also wir haben hier so eine kleine Historie über die orthopädische Klinik, wie es damals angefangen hat. Und da gibt es hier ein Foto der Ruine der ehemaligen Frauenklinik. Das ist das hier. Und in diesem Kellerbereich waren die Kinder und hier waren die Mütter. Also dieser Bereich wurde komplett zerstört, auch nicht so wieder aufgebaut. Orthopädische Klinik ist so wieder aufgebaut worden, wie Sie das hier sehen können. Petra Roschinski hat einen Brief mitgebracht. Einen Brief, den die Großmutter an ihren Schwiegersohn nach Norwegen schrieb. Lieber Willi, der Brief, den ich jetzt an dich schreiben muss, ist wohl der schwerste in meinem Leben. Das Fernschreiben vom 13. Februar hast du sicher noch erhalten, in dem die Geburt deiner Tochter gemeldet wurde. Ich hatte es vormittags in das Präsidium gegeben. Da hatten wir unsere Ilse noch. In der Nacht ist sie beim Terrorangriff ein Opfer des Krieges geworden. Des Krieges, den ich verfluche. Unser gutes Kind, das nie Angst bei Alarm und Angriffen, sondern nur Angst vor den Russen hatte. So schlimm wie diese Angriffe sind die Russen nicht. Hier hat kein Mensch mehr Angst vor ihnen, nur Angst, wenn die Sirenen heulen. Von 21 bis 22 Uhr hat der Deutschlandsender am 13. Februar 1945 eine Konzertsendung aus Berlin im Programm. Szenen aus Faust von Robert Schumann. In der Frauenklinik werden die Wöchnerinnen in den Keller gebracht. Es ist der einzige Keller im Klinikgelände, der den Bomben nicht standhält. Mehr als 100 Mütter, Schwestern und Ärzte sterben. Alle anderen Patienten des größten städtischen Krankenhauses überleben. Auch die Neugeborenen. Sie sind, wie damals üblich, getrennt von ihren Müttern untergebracht. So, da sind wir hier im Keller. Wir würden in diese Richtung reinlaufen. Hier ist jetzt nicht mehr viel. Nach der Tür kommt dann nur noch ein kurzer Abschnitt. Und das ist aber der Kellerbereich, so wie er auch existiert hat. Die Überlebenden sind gekommen, um dort zu sein, wo ihre Mütter ums Leben kamen. Jedes Jahr treffen sie sich in der Klinik. In den Keller fahren sie aber nur, wenn die Kraft reicht. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo nur von rechts und links Schutt ist, wo Sie sehen, der Gang wird schmaler. In diesen Minuten mag keiner viel reden. Jeder ist dankbar, dass Ute Dittmann das übernimmt. War das Haus und das ist dieser Bereich, wo nur Schutt ist. Also der auch nicht wieder aufgebaut wurde, wo der Schutt nur komprimiert wurde und wir so einen ganz schmalen Übergang geschaffen haben. Ich kam zu meinen Schwiegereltern in der Hoffnung, dass sie mir eine angenehme Nachricht über Ilse geben können. Willi Nagel im April 1945 an seine Eltern in Hamburg. Ich bin dann jeden Tag in die Klinik gegangen und habe dort mitgegraben. Am 11. April habe ich dann selbst Ilse unter den Trümmern geborgen. Mein Vater hat in Norwegen, in Oslo, einen Urlaubschein bekommen. Er hat eben diese ganze Zeit ausgegraben und ich denke mal, die waren alle traumatisiert. Wer das gemacht hat, hat darüber nicht gesprochen, die Jahre. Ich durfte als Kind ihn gar nicht darauf ansprechen. Das war ein Tabuthema. Immer enger wird der Gang. Keine Kellertüren mehr links und rechts. Hinter den Mauern der Schutt des Weltkrieges, der am 13. Februar 1945 nach Dresden zurückgekommen war. Also wir wissen, dass die Frauen eigentlich in diesem Bereich dort vorne gewesen sein müssen, weil das dort komplett zerstört war. Denn wir haben keinen bisher gefunden, der das genau beziffern kann oder sagen kann, es war an diesem Ort, wo man die Frauen gefunden hat. Gedanken, die durch den Kopf jagen. Was wäre gewesen, wenn? Lothar Weber fragt sich das immer wieder. Seine Familie war mit dem Flüchtlingstreck im Winter 1945 in der Nähe von Dresden gelandet. Mutter war ja bei weitläufigen Verwandten in Mokritz. Und da ist sie am 11. Februar wohl mit der letzten Straßenbahn reingefahren. Und da haben die wohl gesagt, ach, warte noch ein bisschen. Ach nee, die war auch erst 20. Und da hat sie gesagt, nee, ich fahr rein. Und in Mokritz ist nicht eine Bombe runtergekommen. Ne? Wieder ein langes Schweigen. Und noch eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Sie fängt damit an, dass Irene Bägers Mutter ursprünglich in eine andere, kleinere Klinik zur Entbindung wollte, zu einem bekannten Professor. Auf der Anton-Graf-Straße, aber der hatte kein Rotes Kreuz auf dem Dach. Also ist, und dann ist sie hierher gegangen, das Haus von dort hat es stehen geblieben und hier ist das kaputt gegangen. Ja. Auf das Rote Kreuz auf dem Krankenhausdach hatten sich die Frauen damals verlassen. Es bedeutete Schutz. Darauf vertrauten sie. Wie so viele Dresdner auch darauf, dass die kulturhistorische Bedeutung von Elbflorenz die Alliierten von einer Bombardierung der Stadt abhalten würde. Petra Ruschinski war in dem Keller ganz still. Auch im Fahrstuhl schweigen. Wieder oben angekommen, atmet sie durch. Ich kann das gar nicht beschreiben. Diese erste Geburt, meine erste Geburt und auch Mitte Februar waren natürlich sehr belastet. Und es hat auch sehr lange gedauert, weil ich wahrscheinlich total verkrampft war. Und wenn ich hier unten bin, ich selber habe Angst, mich darauf einzulassen, auf das Gefühl, was meine Mutter hier unten gehabt haben muss, diese Angst, dieses, also ich habe für mich selber Angst, da blocke ich ab. Wenn ich da unten bin, kommt das einfach. Welche Gefühle mag sie gehabt haben, so in dieser letzten Zeit? Das ist für mich da unten. Am Morgen des 14. sind wir gleich zur Klinik, nachdem wir in der Nachbarschaft die ganze Nacht gelöscht hatten. Dora Albrecht, Petra Ruschinskis Großmutter, im Februar 1945 an ihren Schwiegersohn Willi Nagel. Wie eine trübe Wolke. In Johannstadt war meine Hoffnung erloschen, als wir vor der Klinik standen. Rauch und Feuer. Das Haus B, in dem Ilse lag, von einem Volltreffer in der Mitte getroffen. Rettungsarbeiten waren schon im Gange, doch alles war umsonst. Es stürzte alles nach. Wir sind hier vorbeigegangen, auf der Seite, dort bin ich mit meinen Großeltern. Meine Schwester war an dem Tag geboren worden. Und als wir das hier gesehen haben, alles in Flammen. Das kann man nicht vergessen, das ist eingebrannt. Ilse Bäger war im Februar 1945 5 Jahre alt. Sie wohnt noch immer in Dresden-Johannstadt, wenige Straßen von der Klinik entfernt. Sie fühlt sich zugehörig zu der Gruppe der überlebenden Kinder. Vielleicht stellvertretend für ihre Schwester, die am 13. Februar 1945 geboren wurde, jedoch nie zu den Treffen kommt. Ich wohne dort, wo meine Großeltern ausgebombt sind. Ich bin immer wieder hierher zurückgekommen. Ja, das ist jetzt ja schon so viele Jahre her. Kinder können das nie vergessen. Ja, das brennt sich wirklich ein und vor allen Dingen früh meine Schwester geboren, die wird den nächsten Tag besuchen wollten und abends dieser Angriff. Und alles wird mit einigen Stunden wird das ganze Leben anders. Als sie aus dem Haus treten und ein Rettungshubschrauber über ihnen brummt, zuckt Lothar Weber zusammen. Später wird er erzählen, dass er bis heute Angst vor Flugzeugen hat. Und Irene Bäger verkriecht sich schon ihr ganzes Leben lang, wenn es draußen blitzt und donnert. Die Verwaltungsleiterin macht auf ein Metallstück aufmerksam, das vor der Tür in die Erde eingelassen wurde. Ein sogenanntes Mahndepot. Neben der Eingangstür an der Wand ist eine Gedenktafel angebracht. Blumen werden ausgepackt. Liebe Überlebende, liebe Gäste, wie jedes Jahr gedenken wir der Toten unserer Mütter und sind eigentlich froh und dankbar, dass wir das überleben konnten. Wir wissen alle, was wir durchgemacht haben. Der Anfang war überall schwer. Und ich muss aber sagen, es ist doch alles aus uns was geworden. Wir haben unsere Rente erreicht, die wir jetzt ordentlich genießen können. Und ich hoffe, dass wir noch recht lange zusammen sind. Es ist, als würden gerade jetzt, in diesem Augenblick des Schweigens, weniger Autos vorbeifahren, um nicht zu stören. Während die Mütter irgendwann begraben wurden, die meisten in namenlosen Gräbern, wussten die Verwandten oft nicht, wo die Kinder hingekommen waren. Im Chaos der brennenden Stadt waren die Säuglinge auf Kohlenwagen vom brennenden Klinikgelände gebracht worden. Wohin, wusste zunächst niemand. Auch Petra Ruschinskis Großmutter nicht. Sie schrieb an Petras Vater nach Norwegen: Es sollten Frauen weggebracht worden sein. Nun hatten wir die Hoffnung, Ilse oder das Kind irgendwo zu finden. Mit einem jungen Flüchtlingsmädchen aus Breslau, das seine Schwester suchte, sind wir von Adresse zu Adresse. Dieses junge Mädchen von einst ist Gerda Altmann. Heute ist sie 92 Jahre alt. Petra Roschinski fand sie, als sie sich Anfang der 90er Jahre auf Spurensuche begeben hatte. Gerda Altmann und ihre Nichte Marianne Pietsch, die am 13. Februar 1945 geboren wurde, leben in Hanau. Jetzt bin ich in das Krankenhaus gekommen, da stehe ich vor dem Schutthaufen. Ach du lieber Gott, habe ich gedacht, wo ist denn hier das Krankenhaus? Bist du denn schon halb verrückt, dachte ich immer. Hier war doch das Krankenhaus und da stehe ich vor dem Schuttberg, ne? Also da bin ich in den Keller runter und da waren die Rohre, da kam das glühend heiße Wasser runter. Da habe ich gesagt, da kannst du gar nicht weiterlaufen. Ne? Und auf einmal bin ich raus und habe dann so da gestanden und nachgedacht. Und einmal kommt ein Herr auf mich zu. Und das war der Herr Albrecht, ihren Großvater. Und dann hat er mir erzählt, die sind alle tot überschlagen. Und da sagt er zu mir, die Kinder sind in einer Schule im Keller untergebracht. Und da habe ich gedacht, da gehe ich und da gehen wir jetzt hin und suchen mal nach ihrem Kind. Ja, und da waren die ganzen Tische und da haben mindestens so 100 Babys gelegen. Ne? In Blasewitz fanden wir Petra. Sie war still und sah mich so verständig an, als wollte sie sagen, na endlich holt ihr mich. Ich hatte sie ja am Dienstag gesehen, als ich Ilse besuchte. Unsere Tochter, die einen Tag lang so glücklich über ihr Kind war, das dir, lieber Willi, ganz ähnlich sieht. Sie wog 8 Pfund und war 51 Zentimeter groß und gesund und kräftig, hat graublaue Augen und so einen verschmitzten Zug um den Mund wie du, wenn du einen hochnehmen willst. Dann hatte Petra den Namen von Ilse am Steckkissen angesteckt und es war auch unser Kissen. 4 Kilometer vom Krankenhaus entfernt, im fast unbeschädigten Villenviertel Blasewitz, waren die Säuglinge vom Kohlenwagen abgeladen und in den Keller einer Schule gebracht worden. Dass es das heutige Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium war, erfuhr Petra Roschinski von den Menschen, die sich nach dem Artikel in der Sächsischen Zeitung bei ihr gemeldet hatten. Es kamen auf diesen Artikel so viele Anrufe bei mir an. Also einige waren, das waren wirklich welche, die dazu passten, zu diesem Thema. Aber es waren eben auch Anrufe, wo ich nachher gesagt habe, ich hätte vorher Psychologie studieren müssen, um das alles aufzufangen. Persönliche Schicksale, die mir da erzählt wurden. Und am Ende sagte dann die eine alte Dame, wie schön, dass Sie mir zugehört haben. Meine Kinder wollen das alle nicht hören. Und also es war wirklich, also ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich da so dran denke, was da alles auf mich zukam. Und unter anderem war dann auch eine Frau, die sagte, ohne mich wärt ihr alle nicht am Leben. Ich habe euch alle im Arm gehabt. Ich habe euch alle auf die Kohlenwagen gelegt. Und dann sind die Redakteure hingefahren, 2, und kamen zurück und haben gesagt, das stimmt so nicht. Das nennt man, ich kann es jetzt nur so berichten, Guernica-Syndrom, also in Spanien diese Geschichte mit dem Dorf, das da zerbombt wurde. Die Erinnerung oder das, was in der Erinnerung da ist, das wird verändert im Lauf der Zeit mit dem eigenen Empfinden. Und bei dieser Dame war es so, dass die Eltern in der Prager Straße ein Juweliergeschäft gehabt haben. Und dieser Dienstag, der 13. Februar 1945, war der Faschingsdienstag, der Kinderfasching. Und sie sollte eigentlich zu Hause sein zu einer bestimmten Uhrzeit, also in der Prager Straße. Und dann wollten die rausfahren in die Richtung, wo auch meine Großeltern wohnten, nach Richtung Niedersedlitz. Dort hatten sie noch ein anderes Haus. Und da sie sich verspielt hat, ist die Familie in der Prager Straße geblieben und die sind alle umgekommen. Und sie ist die Einzige, die überlebt hat. Und sie ist mit diesem Kohlenwagen, das ist wohl richtig, mitgefahren, aber sie hat nicht die Kinder alle gerettet. So, das brauchte sie für ihr persönliches, ja, wie soll ich sagen, für ihr Gewissen. Ich habe mich ja verspielt, weil ich Gutes getan habe. So. Und das ist der Hintergrund, weshalb ich erstmal jede Geschichte, die dann irgendwann kam, erstmal nicht glauben wollte. So war Petra Roschinski zuerst auch misstrauisch, als sich Gerda Altmann bei ihr meldete. Aber es passte alles. Sie war das junge Mädchen, die Schwester der Breslauerin, über die ihre Großmutter geschrieben hatte. Während wir nach Petra suchten, es war gegen 3 Uhr nachmittags, war wieder ein schwerer Angriff. Dann fanden wir noch das Kind der Breslauerin, die auch den Tod gefunden hat. Das junge Mädchen habe ich mitgenommen, denn ihr Haus war in der Nacht abgebrannt. Dann sind wir durch Rauch und Feuer nach Hause gelaufen, immer noch in der Hoffnung, von Ilse etwas zu hören. Gerda Altmann war mit ihrer schwangeren Schwester von Breslau bis Dresden gekommen. Die Schwester lag nun unter den Trümmern der Frauenklinik begraben. Mit Petra Roschinskis Großvater suchte sie nach dem Neugeborenen. Er führte sie zu dem Keller der Schule, in dem auch seine Enkeltochter gefunden wurde. Und er hatte eine Dynamolampe. Das war unser Glück. Und da war es hell in dem Keller. Und ein Staub da drin. Und der Mörtel, der flog von den Wänden. Und da hat er zu mir dann plötzlich gesagt, die Kinder sind ja schon bald tot, hat er immer gemacht, sind ja bald tot. Und da habe ich gesagt, also ich habe bis jetzt die Marianne noch nicht gefunden. Ich habe das gar nicht gesehen, dass da so ein Männchen drum war. Nee, da stand Marianne Peach und der Name und der Geburtsdatum drauf. Und da habe ich mir meine Marianne geschnappt. Bin dann mit dem Baby fort zu dem Herrn Albrecht in die Wohnung. Und da kam dann die Oma und gleich hier ist ein ganz großer Korb. Ich glaube, der war so groß und so breit wie hier der Tisch. Und da habe ich gesagt, so einen Korb hast du ja noch gar nicht gesehen. Und da haben wir die zwei Babys hier reingelegt. Und dann ihre Oma, die hat ja gleich die gewickelt, aufgepackt und ich habe überhaupt noch nicht ein Baby in der Hand gehabt. Ne? Und da war lauter Glas unter dem Bettchen, wo die drauf gelegen hat. Aber die hat nicht geblutet. Und da habe ich gedacht, also das ist ja eigenartig, ne? dass sie nicht einen Schnitt gefunden hatte. Petra ist eine sehr große Freude für uns alle. Willi Nagel an seine Eltern im Mai 1945. Man darf nur nicht denken. Wenn man daran denkt, dass Ilse dieses Glück nur 24 Stunden erleben durfte, so kann man sich nicht mehr richtig des Lebens freuen. Viele Tränen hat Petra schon in ihrem Wagen sehen müssen. Es ist nur gut, dass sie noch nicht weiß, was diese bedeuten. Wir sind ja nun schon in Blasewitz aus dem Keller rausgekommen, wir beiden. Aber die anderen sind ja nach Kreischa gekommen, in die genau. Kurklinik. Yeah. Und in Kreischa sind 50 Babys angekommen. Yeah. Und dort sind die Hälfte dieser Babys verstorben an Hunger, Kälte, ja, Rauchvergiftung ja. oder irgendwelchen Dingen. Und dann sind von dort noch einige abgeholt worden, aber andere sind eben adoptiert worden. Yeah. Und über die weiß man gar nichts. Da hat kein Mensch gefragt, ich hätte mir drei Babys nehmen können. Das hat mir Oma erzählt, dass die Krankenschwester, die dort unten gewesen ist, gesagt hat, nehmen Sie so viel mit, wie Sie wollen. Wir haben nichts für die Ernährung und die sind auch nicht richtig warm angezogen. Und sie sagte nur, die verhungern und erfrieren hier. Nehmen Sie, was Sie wollen. Wir haben, damals gab es gemahlenen Zwieback und Kuhmilch und die haben wir verdünnt. Etwas, ja. Und das hat, die hat ja, wo sie das erste Mal das Fläschchen gekriegt hat von der Oma, da habe ich ja, also ich habe gestaunt, die war habgierig nach dem Fläschchen, ne? Die als Video, ach, und jetzt kann ich leben, so ungefähr war das. Ne? Fast wäre auch Irene Begers Schwester verloren gegangen. Es dauerte 12 Wochen, bis sie zusammen mit ihren Großeltern das Kind fand. In Kreischa, einem Sanatorium in der Sächsischen Schweiz. Und da lagen die Babys. Ich habe immer gesagt, wie auf so Förderbändern. Ach ja, die waren wie Zeilensemmel, lagen die dort. Und ich weiß noch ganz genau, ich hatte mir ein Baby rausgesucht, ich war ganz dunkel, was auch dunkle Haare hatte, aber das war sie dann nicht. Die war blond mit ganz dünnen Haaren und die wollte ich absolut nicht mitnehmen. Aber das Bändchen am Arm hat es ja bewiesen. Das Bändchen am Arm als Ausweis oder das kleine rosafarbene Geburtskärtchen? Fragile Beweise der Identität, um die die überlebenden Kinder oft ein Leben lang ringen. Die tiefe Verunsicherung, die Petra Roschinski erlebte, wenn der Vater sagte, die haben dich doch in Dresden vertauscht. Irene Begers Schwester Helga musste mit einem ungeheuerlichen Vorwurf ihres Vaters leben. Als sie geboren wurde, wo der Angriff war, dass er durch sie seine wirklich geliebte Frau verloren hat. Dieses Schuldgefühl habe ich auch. Wenn ich nicht gerade dann geboren worden wäre, dann wäre es anders gewesen. Ich habe das aber realisieren können für mich, dass ich sage, an solchen Geschichten habe ich keine Schuld und nehme sie nicht für mich an. Wer aber da in einer ganz anderen Tiefe getroffen wird, der kann das nicht verarbeiten. Der leidet unendlich und er bleibt leidend. Immer verhinderte der Vater, dass Petra Roschinski nach Dresden fuhr. Erst als 20-Jährige sah sie zum ersten Mal ihre Dresdner Großmutter wieder, die ihr vieles erzählen konnte. Als sie wiederum Jahrzehnte später in Dresden die Hebamme traf, die sie entbunden hatte, zeigte ihr Petra Roschinski das Geburtskärtchen. Die damals 88-jährige Frau konnte sich jedoch nach so langer Zeit nicht mehr an sie erinnern. Aber sie hat all das, was ich gehört habe von meiner Großmutter, bestätigt durch ihren Bericht. Und das hat mich dann doch sehr berührt. Und es war für mich persönlich jetzt ein Abschluss auch so in dieser Geschichte. Die ist jetzt rund. Für Petra Roschinski ist ihre Geschichte abgeschlossen. Für andere nicht. 2011 wurde ihre Internetseite von den Neonazis zur Propaganda benutzt. Der Tod von Müttern und Neugeborenen passte gut zu der Opferrolle, in der sie Dresden sehen. Petra Roschinski war empört und stellte klar, vor euren Karren lassen wir uns nicht spannen. Wir haben innerhalb der Gruppe ja auch noch das Problem, dass eine Gruppe der Neonazis unsere Seite missbraucht hat, also Teile unserer Seite. Die haben von der Geschichte von Marika Barth über ihren Vater auf ihren Seiten verwendet, also ich weiß nicht, welchen Hintergrund die haben, ich verstehe das Ganze auch nicht, und ich verstehe auch nicht die Gedanken der Neonazis, aber es war für uns dann ganz wichtig, auf der Seite eine Ergänzung einzutragen, dass wir uns gegen eine Verwendung dieser Geschichten auf ideologischen Seiten verwehren. Die Geschichte von Marika Barth unterscheidet sich nicht von denen der anderen überlebenden Kinder. Wie alle anderen der Gruppe hatte die Erfurterin ihr Schicksal auf der Internetseite von Petra Roschinski geschildert. Anderen zur Mahnung und nicht zur Unterstützung der Propagandathese, dass die Deutschen und insbesondere die Dresdner unschuldige Opfer seien. Wer von den überlebenden Kindern hätte je gedacht, dass ihre privaten Erinnerungen, Zeitzeugnisse und Namen verstorbener Angehöriger widerrechtlich und unautorisiert im Internet propagandistisch dazu benutzt werden, die Aufmärsche rechter Gruppierungen im Februar in Dresden zu rechtfertigen. Marika Barth in einem Leserbrief an die Sächsische Zeitung 2001. Wir überlebenden Kinder wollen nicht von Kräften instrumentalisiert werden, die mit unserem friedfertigen Gedenken an die Toten des 13. Februar ihr Unwesen treiben. Wir haben keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen, weil erstens die Seiten im Ausland über diverse Server gestreut eingestellt werden und ich bin nicht persönlich betroffen. Ich bin zwar Betreiberin dieser Seite, kann aber dagegen nichts tun und Frau Barth, die eigentlich ja in dem Sinne die Geschädigte ist, kann nichts tun, weil die Polizei da nicht eingreift, weil es keinen pekuniären Schaden gegeben hat. Dass Teile davon auf ideologischen Seiten verwendet werden, ist kein Grund, um polizeiliche Ermittlungen einzuleiten. Aber ich kann nichts dagegen unternehmen. Das macht hilflos. Wir verstehen die Veröffentlichung unserer persönlichsten Erlebnisse in seriösen Foren als Anregung und Aufruf für ein gewaltloses und tolerantes Zusammenleben aller Menschen zu plädieren. Nur so kann sich ein Ereignis wie das vom Februar 1945 nie mehr wiederholen. Es wird ja heute über jede Zahl gekämpft. Zu DDR-Zeiten waren es 350.000, glaube ich, und heute sagt man 35.000. Es ist jeder Tote einer zu viel. Und wenn wir diese Geschichte jetzt heute so ausbreiten, dann ist für mich das Anliegen daran, es passiert jeden Tag genau dieses auf der ganzen Welt. Das böse Wort Kollateralschaden wird heute für diese Geschichten benutzt. Lothar Weber wohnt in der Nähe von Leipzig. Einmal zu seinem 60. Geburtstag war er am 13. Februar in Dresden. Dort sah er, wie sich die Rechten zu ihrem Aufmarsch sammelten. Und dort bin ich hingegangen, meine Frau hält mir zurück. Ich sage, ich muss zu dem jungen Kerlchen, ein Milchgesicht, was der hier macht. Da sagt er zu mir, das siehst du doch. Ich sage, weißt du überhaupt, was du machst? du demonstrierst für oder gegen etwas, frag doch uns mal, die wir betroffen sind, die es uns in irgendeiner Form betroffen hat, wie wir darüber denken. Naja, da haben die Amis die Stadt zerbombt. Ich sage, und das hatte doch alles Ursachen. Wenn das sinnlos war, das will ich dazugeben, das war sinnlos, das war nicht mehr kriegsentscheidend, aber es war Krieg. Und da hat man sich aller Mittel bedient. Und da hast du nicht das Recht, hier auf die Straße zu gehen und hier rumzukakeln. Schon seit dem Kriegsende gab es an jedem 13. Februar in Dresden kirchliche und staatliche Gedenkveranstaltungen. Ende der 70er Jahre begannen die Dresdner in stillem Gedenken, Kerzen auf die Ruine der Frauenkirche zu stellen. Seit Anfang der 90er Jahre marschieren an jedem 13. Februar Rechtsgesinnte aus ganz Deutschland auf, um mit einem martialisch anmutenden Fackelumzug der Opfer der Bombenangriffe zu gedenken. Die Gegendemonstrationen wurden immer mächtiger, oft kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Und so prägt in jedem Jahr eine enorme Polizeipräsenz die Stadt. 2014 war es zum ersten Mal gelungen, die rechten Gruppen am 13. Februar aus der Innenstadt zu verbannen. Sie bekamen nur für den 12. Februar eine Demonstrationsgenehmigung. Friedlich und gelöst war deshalb die Stimmung bei der Menschenkette. So wurden die alterprobten Kämpfe für ein Jahr ausgesetzt. Was in diesem Jahr zum 70. Jahrestag der Zerstörung Dresdens passieren wird, weiß keiner. Werden diesmal nicht nur die Neonazis, sondern auch die Pegida-Demonstranten das Gedenken instrumentalisieren? Wie in jedem Jahr wird der Kreuzchor in der Kreuzkirche die Motette »Wie liegt die Stadt so wüst« und das Dresdner Requiem singen. Jene Werke, die Kreuzkantor Rudolf Mauersberger 1945 komponierte, als er viele seiner jungen Sänger verloren hatte und Kreuzkirche, Kreuzschule und das Alumnat der Kruzianer in Schutt lagen. Wie in jedem Jahr wird der Veranstaltungskalender der Stadt für die Tage um den 13. Februar viele Seiten umfassen. Lesungen, Konzerte, Kranzniederlegungen, Schülerprojekte, Andachten, Gottesdienste. Die Menschenkette. Wie jedes Jahr wird die kleine Gruppe um Petra Roschinski die Menschenansammlungen meiden. Sie wollen noch ein wenig zusammensitzen, nachdem sie aus dem Keller der Klinik ans Licht gekommen sind und ihre Blumen abgelegt haben. Im vergangenen Jahr waren sie zum Kaffeetrinken eingeladen, ins Institut für Geschichte der Medizin an der Universitätsklinik. Dort wartete Marina Lienert. Sie hat über die Geschichte der Dresdner Krankenhäuser promoviert. In ihrem Archiv sind jetzt auch die ausführlichen Lebensgeschichten der um den 13. Februar 1945 Geborenen hinterlegt. Ein Ort, der den Betroffenen sicherer erscheint als das Internet. Marina Lienert hat ein Foto mitgebracht, das die meisten noch nicht kennen. Wir haben ja ein Foto aus der Deutschen Fotothek, das anlässlich des 7. Jahrestags der Zerstörung Dresdens gemacht wurde. Es geht also um große Plakate, die an der Eingangstür der Frauenklinik, damals noch zerstörten Frauenklinik, standen. Und darauf steht, ich lese es mal vor, die Bombennacht mordete in dieser Klinik 168 Mütter, 11 Schwestern, 21 Hausmädchen und Schülerinnen. Wir wollen keine Bombennächte, deshalb fordern wir gesamtdeutsche Wahlen. Interessant sind die konkreten Daten, die konkreten Zahlen, die ja so konkret sind, dass ich also doch vermute, dass wirklich da Unterlagen vorhanden waren, die heute nicht mehr vorhanden sind, auf denen also diese konkreten Zahlen basieren. Wir wissen ja, wie das ist. Die Unterlagen verschwinden auch. Die Aktenlage zu diesem Thema ist dünn. Und ohne die Recherchen von Petra Roschinski und der Sächsischen Zeitung wäre sie noch spärlicher. Das alte Foto ist Anlass zum Nachdenken über das Thema Propaganda und 13. Februar. Es ist eben sehr schwierig. Die Dresdner haben also eine sehr starke Erinnerung daran. Und ich glaube, es hat nicht dieser Propaganda bedurft, um diese Erinnerung aufrechtzuerhalten. Ja, ich kenne also einen Kollegen vom Klinikum, der also noch vom Phosphorbrand am Hinterhaupt eine Stelle hatte, die also nicht mehr so richtig vernarbte und die also immer ihm Probleme bereitet hat. Und so, solche Erinnerungen bleiben dann natürlich dadurch wach. Wir wollen keine Bombennächte. Das ist ja eine Aussage, die ist legitim. Das ist zu DDR-Zeiten natürlich auch immer unter dem Begriff angloamerikanische Bombenangriffe ja auch benutzt worden. Heute bedienen sich die Rechten des Begriffes angloamerikanischer Terrorangriff. Die DDR-Führung hatte ihn von den Nationalsozialisten übernommen. Immer geht es um die Frage, war der Angriff nötig und militärstrategisch begründbar? Da kann man trefflich drüber streiten. Da kann man wirklich drüber streiten. War es sinnvoll oder nicht? Und solche Diskussionen gab es natürlich schon im Westen auch. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen in einer anderen Art oder in einer den Engländern gegenüber wohlwollenderen Art als der doch offiziellen Diskussionslinie im Osten. Ne? Wobei man eigentlich genau umgekehrt hätte denken müssen, naja, im Osten ist man eigentlich mehr oder weniger für diesen Angriff, weil das ja nun auch der Roten Armee mehr oder weniger ja, geholfen hat, wie weit auch immer. Harald Petrasch, geboren und verwaist in der Bombennacht, verlor wenige Wochen später auch seinen Vater im Krieg. Er wuchs bei Verwandten in West-Berlin auf. Dort habe der Erinnerungskult um die Zerstörung Dresdens überhaupt keine Rolle gespielt. Nicht die Bohne, das ja selbst bei uns in der Familie eigentlich auch nicht. Da wurde gar nicht drüber gesprochen im Grunde genommen. Das wurde in keinster Weise jetzt irgendwie kolportiert. Das kam eigentlich alles erst hoch so ein bisschen. Also ja, so mit diesem Frauenkirchenaufbau und diesen ganzen Restitutionen, die dann auch durchgeführt wurden, wo man sich auch gedanklich dann ein bisschen mehr damit befasst hat und gesagt hat, was läuft denn da unten überhaupt und so. Ne? Vorher war da überhaupt nichts. Ne? Nicht, dass ich mich erinnern könnte, dass, sagen wir mal, im offiziellen Leben im Westen jetzt der 13. Februar irgendeine Rolle gespielt hätte. Also es ging immer gegen den angloamerikanischen Terrorangriff. Ja gut, das ist ja auch eine Dediktion des Dritten Reiches, ne? Ja, das genau. Das wurde dann gleich aufgenommen und das stand auf einer Stufe dann im Grunde genommen in der DDR mit Hiroshima und Nagasaki. Und das haben im Prinzip jetzt die Neonazis übernommen. Jörg Marschner, der gerade Harald Petraschs Ausführungen ergänzte, erlebte als Fünfjähriger die Zerstörung der Stadt. Er wurde Journalist bei der Sächsischen Zeitung und half Petra Roschinski mit einer Artikelserie bei der Suche nach anderen überlebenden Kindern. Dass man hier heute zusammensitzt, ist auch ihm zu verdanken. Das einzige Gute war eigentlich noch an den Kundgebungen, dass es immer, auch zu DDR-Zeiten, ne, obwohl es einseitig war, immer mit der Losung verbunden war, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Reif hat einen weißen Schein mir übers Haar gestreut. Es war aber noch nicht genug, was die Amerikaner gemacht haben. Sie ließen die Brücken über die Elbe heil. Willi Nagel im Juli 1945. Diese wurden dann alle von deutschen SS-Truppen gesprengt, ebenso die Lebensmittellager, welche noch am Rande der Stadt geblieben waren. Dass wir hier jetzt überhaupt noch leben können, verdanken wir nur der Roten Armee. Die Russen versorgen uns ausreichend mit Lebensmitteln und beteiligen sich sehr am Aufbau der Stadt. Zwei Brücken wurden von der russischen Armee schon wieder aufgebaut. Ebenfalls haben wir wieder Licht, Wasser und Gas. Ich bewarb mich zu der neuen Ordnungspolizei, die hier in Dresden aufgebaut wurde, und mache seit einigen Wochen wieder Dienst als Polizist. Macht euch wegen mir keine Sorgen. Aber ich will noch mal sagen, warum das in Dresden mit dem Terrorangriff auch immer ankam. Weil natürlich, ich sag mal, 3 Monate vor Kriegsende, die Mehrheit der Dresdner Bevölkerung hat hinterher gesagt, also nötig war nicht mehr der Angriff. Der Krieg wäre, hätten die auch verloren ohne den Angriff. Und das war im Grunde genommen die Basis dieser Argumentation vom Terrorangriff, dass die von der Mehrheit der Bevölkerung eigentlich auch angenommen wurde. Dora Albrecht, Petra Roschinskis Großmutter, schließt ihren Brief an den Schwiegersohn im Februar 1945 mit diesen Sätzen. Mein lieber Willi, ich kann dich nicht trösten. Du weißt, was du und weißt, was ich verloren habe. Du hast deine Musik und später Petra. Ich habe vorläufig nur Petra und die Erinnerung an 24 schöne Jahre. Lieber Willi, leb wohl. Erhältst du je diesen Brief, so glaube mir, ich hätte lieber mein Leben hingegeben, um Ilse ihres zu lassen. Deine trostlose Mutter. »28.000 Klicks auf der Internetseite Überlebende Kinder Dresden. Ohne Punkt und Komma hatte Petra Roschinski die Seite damals so eingerichtet. Bis heute melden sich dort Menschen, die Verwandte suchen. Ein US-Kriegsveteran schreibt, dass er den Bombenangriff auf Dresden bedauere und ihm die Opfer leid täten. Studenten fragen nach Zeitzeugen. Wildfremde Menschen berichten aus ihrer Geschichte oder der ihrer Vorfahren. Sie suchen bis heute Verwandte oder Bekannte. Allen zu antworten, fehlt der jetzt 70-jährigen Hamburgerin Petra Roschinski die Kraft. Ich kann es nicht mehr so tief an mich ranlassen. Es passiert nach wie vor. Das ist das, was mich heute eher belastet. Dass es nach wie vor überall diese Toten gibt bei den kriegerischen Konflikten, die alle gerechtfertigt werden als besonders wichtig für westliche Ideologien, für muslimische Ideologien, für jüdische Ideologien, dann könnte ich nur krank werden. Und das will ich nicht. Abends in Dresden. Wie an jedem 13. Februar läuten um 21.45 Uhr der Zeit des ersten Angriffs auf die Stadt die Kirchenglocken. 20 Minuten lang. Es ist ein Augenblick, in dem alle still sind. Auch die, die sich eben noch die ritualisierten Fäden geliefert haben. Viele Menschen machen in ihren Wohnungen die Fenster weit auf, gehen auf den Balkon oder vor die Haustür. Lauschen und schweigen. In Dresden-Johannstadt steht dann auch Irene Bäger am Fenster. Ich denke auch viele Male nicht mehr dran, nur an dem 13. Februar. Aber eins muss ich dazu sagen, ich bin auch nicht bereit, in die Stadt reinzugehen und diese Demonstration mitzumachen. Weil die es erlebt haben, wirklich, die trauen anders. Die trauen einfach anders. Darum ist das Schöne hier, wir haben einen Ort, wo wir hingehen können. Und das ist mir an der Sicht sehr, sehr wichtig. Das Beste, was passieren könnte. Vor euren Karren lassen wir uns nicht spannen. Die Kinder der Dresdner Bombennacht, ein Feature von Alexa Hennings. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Es sprachen Frauke Pohlmann, Susanne Reuter und Jonas Beck. Ton und Technik Daniel Dietmann und Beate Braun. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Hermann Theissen.